Jetzt muss ich auch mal kurz was sagen. Ich sag mal Dankeschön, Erik. Und nochmal ein super fettes, fettes Dankeschön an euch. Ja. Wir sind eine geile Feiergemeinde. Sind wir das? Ja, da sind wir echt schon Profis drin. Wollt ihr noch ein bisschen? Okay. Aber ihr müsst auch zugeben, im Regen tanzen ist schon ganz schön sexy, oder? Also ihr seid schon, also was ich hier heute gesehen habe, war schon obergeil. Also dann gibt's noch ein Busy. Noch ein Busy, kleines, Busy, Busy, kleines. Okay?